Durch das goldene Tor der Apostelgeschichte treten wir also in das Wunderland der ersten Christen ein. Es ist wirklich ein Wunderland, das sich vor unserem geistigen Auge ausbreitet. Engel verkehren mit den Menschen und befreien sie aus drohenden Gefahren. Ja, Gott selbst greift mit Wunderhandlungen in den Gang der Ereignisse ein. Wäre nicht das geografische Milieu so überzeugend echt palästinensisch, so könnte man wohl auf den verwegenen Gedanken kommen, dies Wunderland der Urchristenheit sei gar nicht auf dieser Erde zu suchen, sondern irgendwo über dem Wolkenmeer. Aber siehe da, Lukas, der angebliche Verfasser der Apostelgeschichte, versichert uns, dass er Tatsachen schildere, dass er über die Wahrheit der Tatsachen genaue Nachforschungen unter zuverlässigen Zeugen angestellt habe. Nehmen wir also getrost vorläufig die Apostelgeschichte als wahrheitsgemäße Schilderung der Geschichte der ersten Christenheit. Welches sind die Haupttatsachen, die Lukas erzählt? Bei der folgenden Aufzählung rücke ich stillschweigend diejenigen Umstände und Fakten in den Vordergrund, die später bei unseren kritischen Beurteilungen der mündlichen Tradition bedeutungsvoll werden. Das goldene Tor der Apostelgeschichte ist Christi Himmelfahrt. Jesus sei vom Tode auferstanden, erzählt Lukas nach sicherer Überlieferung, und nach der Auferstehung sei er noch 40 Tage lang von seinen Jüngern gesehen worden, worauf er für immer Abschied von ihnen nahm und erhöht wurde zur rechten Jahwes. Vorher hatte der Herr den Jüngern noch befohlen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern hier auf die Verheißung des Vaters zu warten. Diese wird den 11 Jüngern, Judas, der Verräter war ja ausgeschieden, dann auch am Pfingsttag zuteil. Der Heilige Geist wird in ihre Seelen eingegossen, was sich alsbald in einem aufsehenerregenden Sprachenwunder äußert. Als Erfolg einer Predigt des Petrus wird gebucht, dass sich die erst nur etwa 120 Seelen starke Anhängerschaft mit einem Schlage um 3000 gläubig gewordene vermehrt. An dieser ersten christlichen Missionierungsrede ist eine Partie hochinteressant, nämlich der von Petrus geführte Wahrheitsbeweis für die tatsächliche Auferstehung des gestorbenen Menschen Jesus. Ohne den festen und ganz gewissen und sicheren Glauben an die Auferweckung und Erhöhung Jesu wäre es ja immer unter der Voraussetzung der Geschichtlichkeit Jesu in der Tat niemals auch nur zu einer Eintracht und Gemeinschaft unter den Jüngern und damit niemals zur Gründung einer Christengemeinde und einer Kirche gekommen. Wie lautet nun der Auferstehungsbeweis des Petrus? Der Apostel erwähnt zuerst ganz kurz das Zeugnis, das sie alle, die Jünger nämlich, für die Wahrheit der Auferstehung ablegen könnten und führte dann, sollte man es für möglich halten, einen naiven Scheinbeweis in modernster Prägung ins Treffen, die innere Erfahrung. Auch nachher wendet Petrus den Beweis gemäß innerer Erfahrung in eigenartiger Modifikation noch einmal an. Wir werden in einem späteren Kapitel ausführlich darüber sprechen müssen. Begierig sind wir von Lukas zu hören, was er über die Stellungnahme der früheren Gegner Jesu zu der nun erneut und diesmal angeblich so erfolgreich einsetzenden Missionstätigkeit der Jünger zu berichten weiß. Denn die Ereignisse spielten sich nicht im Winkel, sondern in aller Öffentlichkeit ab. Merkwürdigerweise legen die alten Gegner, auch die Pharisäer der neuen Christensekte, vorerst keine besondere Bedeutung bei. Man lässt zuerst die predigenden Jünger ruhig gewähren. Der Verfasser der Apostelgeschichte weiß aber einen Grund für dieses Dulden und Zuwarten der Gegner zu nennen. Die neuen Christusgläubigen und auch die Jünger selbst schlossen sich nämlich nicht etwa von der jüdischen Religionsgemeinschaft ab, sondern sie lebten alle nach wie vor streng nach den Gebräuchen frommer Juden, hielten die Gesetze und fanden sich regelmäßig zum Gebet im Tempel ein. Nur zum Brotbrechen, als eine Erinnerung an ihre frühere Tischgemeinschaft mit Jesus, versammelten sich die Apostel und Anhänger privat in ihren Häusern. Stillschweigend will Lukas mit diesen Angaben eine Erklärung dafür geben, dass und warum die jüdische Behörde eigentlich überhaupt keinen Grund hatte, gegen diese unschuldige jüdische Sekte der Christen einzuschreiten. Aber die bald darauf erfolgte wunderbare Heilung eines Lahmen und die anschließende öffentliche Rede des Wundertäters Petrus führt nun doch den ersten Zusammenstoß mit der Obrigkeit herbei. Der verhaftete Petrus nimmt die Gelegenheit wahr, auch vor dem Synhedrium seinen Erfahrungsbeweis anzutreten. Die Mitglieder des Hohen Rates können zwar wider solche Beweisführung nichts sagen, befehlen jedoch trotzdem den Aposteln, schlechterdings künftig nichts verlauten zu lassen oder zu lehren unter Nennung des Namens Jesu. Selbstverständlich, so berichtet Lukas weiter, machen sich die Apostel nichts aus dem Verbot und lehren und heilen vielmehr freimütig weiter im Namen Jesu, werden darum erneut und diesmal allesamt verhaftet, aber durch einen Engel aus dem Gefängnis befreit. Noch am Morgen dieser wunderbaren Befreiung predigen die Jünger wieder freimütig im Tempel, werden abermals gefangen gesetzt, diesmal aber nicht befreit, sondern entgegen der Verurteilung zum Tode nur durch unerwartete Fürsprache eines einflussreichen Pharisäers, Gamaliel, der auch die Mitglieder der Sadduzäerpartei milde zu stimmen weiß. Es fällt überhaupt auf, dass nicht die Pharisäer, sondern die Sadduzäer als die eigentlichen Gegner der Christusbekenner hingestellt werden, und zwar, wie Lukas sagt, weil sie als prinzipielle Leugner der leiblichen Auferstehung den Aposteln wegen ihres Jesu-Auferstehungsglaubens Gram waren.